Sarah erinnerte sich später an zwei Dinge dieses Abends: seine Glückssträhne am Glücksrad und die Maske. Aber im Lauf der Zeit dachte sie eigentlich nur noch an die Maske, falls sie sich dazu zwingen konnte, überhaupt noch an jenen schrecklichen Abend zu denken. Er wohnte in einem Apartmenthaus in Cleves Mills. Sarah traf dort um 7:45 ein, parkte den Wagen um die Ecke und läutete. Sie mussten heute ihren Wagen nehmen, weil Johnnys Auto in Tibbetts Garage in Hampden war, irgendeine Sache mit dem Lenkrad. Etwas Teures, hatte Johnny am Telefon gesagt, und dann hatte er ein typisches John-Smith-Lachen gelacht. Sarah wäre in Tränen ausgebrochen, wenn es um ihren Wagen gegangen wäre und um ihre Geldbörse. Sarah ging durchs Foyer zur Treppe, vorbei am Anschlagbrett, das dort angebracht war. Üblicherweise war dieses Brett mit allerhand Zetteln gespickt, die etwas anpriesen, dazu Gesuche von Leuten, die nach Kansas oder Kalifornien fahren wollten, oder von Leuten, die nach Florida fuhren und Mitfahrer brauchten, damit man sich beim Fahren abwechseln konnte und die Benzinkosten erträglicher wurden, Schreibdienste, Motorräder, Stereoanlagen. Aber heute Abend wurde das Brett von einem großen, knalligen Plakat beherrscht. Es zeigte eine geballte Faust vor rotem Hintergrund, der wohl Feuer andeuten sollte. Auf dem Poster stand nur ein Wort: Streik. Es war Ende Oktober 1970. Johnny hatte das vordere Apartment im zweiten Stock, das Penthouse, wie er es nannte. Dort konnte man im Frack dastehen wie Raymond Navarro, ein großes Glas Wein in der Hand und hinabblicken auf das pulsierende Herz von Cleves Mills. Die späten Müßiggänger, die brausenden Taxis, die Neonreklamen. Die Stadt birgt fast 7000 Geschichten, dies ist eine von ihnen gewesen. An sich bestand Cleves Mills in der Hauptsache aus einer Main Street mit einer Verkehrsampel an der Kreuzung, nach 18 Uhr nur eine Blinkanlage, etwa 2 Dutzend Geschäften und einer kleinen Schuhfabrik. Wie in den meisten Städten rund um Orono, wo sich die Universität von Maine befand, bestand das Geschäftsleben eigentlich nur darin, die Studenten zu versorgen, mit Bier, Wein, Benzin, Rock'n'Roll-Musik, Drogen, Schnellgerichten, Unterkunft und Filmen. Das Kino hieß »The Shade«. Wenn Schule war, zeigte es Kunstfilme und Nostalgiestreifen aus den 40er Jahren. Während der Sommerpause verkam es zu Clint Eastwood Italo-Western. Johnny und Sarah hatten die Schule bereits ein Jahr hinter sich und unterrichteten an der Cleves Mills High, einer der wenigen Highschools in dieser Gegend, die sich noch nicht zu einem 3- oder 4-Städte-Distrikt konsolidiert hatten. Lehrkörper und Verwaltung der Universität sowie Studenten benutzten Cleves gewissermaßen als Schlafzimmer. Und der Ort hatte eine beneidenswerte Steuerbasis. Er hatte außerdem eine gute, schöne Highschool mit einem brandneuen Medienflügel. Die Stadtbewohner nörgelten vielleicht wegen der Studenten mit ihrem altklugen Geschwätz und ihren Kommunistenmärschen, um den Krieg zu beenden, und ihrer Einmischung in die Stadtpolitik, aber sie sagten niemals Nein zu den Steuerdollars, welche alljährlich auf die geräumten Fakultätswohnhäuser und Mietskasernen in jener Gegend gezahlt wurden, die einige Studenten Maklers Freude und andere wiederum Profitallee nannten. Sarah klopfte an die Tür und Johnny rief mit merkwürdig gedämpfter Stimme: »Ist offen, Sarah!« Sie runzelte ein wenig die Stirn und machte die Tür auf. Johnnys Apartment lag völlig im Dunkeln. Das einzige Licht stammte von der Blinkanlage an der einen halben Block entfernten Straßenkreuzung. Die Möbel waren nur als vage, dunkle Schatten zu sehen. »Johnny?« Sarah machte zaghaft einen Schritt nach vorn und fragte sich, ob eine Sicherung durchgebrannt sein konnte, und dann tauchte dieses Gesicht vor ihr auf. Es schwebte in der Dunkelheit, ein abscheuliches Gesicht aus einem Albtraum. Es schimmerte wie verwest in geisterhaftem Grün, ein Auge war weit offen und schien Sarah mit verletzter Angst anzustarren. Das andere war in düsterem Hohn zusammengekniffen. Die linke Hälfte des Gesichts, die Hälfte mit dem offenen Auge, schien normal zu sein, aber die rechte Hälfte war das Gesicht eines Monstrums, verzerrt und unmenschlich, die dicken Lippen waren zurückgezogen und enthüllten faulige Zahnstummel, die ebenfalls leuchteten. Sarah stieß einen halb erstickten, schrillen Schrei aus und taumelte einen Schritt zurück. Dann wurde das Licht eingeschaltet und statt einer dunklen Vorhölle war wieder Johnnys Apartment zu sehen. Nixon an der Wand versuchte, Gebrauchtwagen zu verkaufen. Auf dem Fußboden lag der Teppich, den Johnnys Mutter geflochten hatte, die leeren Weinflaschen, die in Kerzenhalter verwandelt worden waren. Das monströse Gesicht hörte zu glühen auf. Und sie sah, dass es eine billige Halloween-Maske war, sonst nichts. Aus den Augenlöchern blinzelten ihr nur noch Johnnys Augen zu. Er nahm sie ab und lächelte liebenswürdig. Er war mit verschossenen Jeans und braunem Sweater bekleidet. »Fröhliches Halloween, Sarah«, sagte er. Ihr Herz schlug immer noch wie wild. Er hatte sie wirklich erschreckt. »Sehr witzig«, sagte sie und drehte sich um, als wollte sie sofort wieder gehen. Es gefiel ihr nicht, wenn man sie so erschreckte. Er holte sie an der Tür ein. »Hey, es tut mir leid.« »Das will ich hoffen.« Sie sah ihn kalt an, oder versuchte es wenigstens. Ihr Zorn schmolz bereits wieder dahin. Man konnte Johnny einfach nicht lange böse sein, das war's ja eben. Zwar versuchte Sarah immer noch, sich darüber klar zu werden, ob sie ihn liebte oder nicht, aber es war unmöglich, sich in seiner Gegenwart lange unglücklich zu fühlen oder einen Groll gegen ihn zu hegen. Sie fragte sich, ob jemals jemand auf Johnny Smith hatte böse sein können, und dieser Gedanke war so absurd, dass sie lächeln musste. »Na also, schon besser. Mann, ich dachte schon, dass du mit mir Schluss machen wolltest.« »Ich bin kein Mann.« Er sah sie von oben bis unten an. »Ah, das habe ich auch schon bemerkt.« Sarah trug einen dicken Pelzmantel, Waschbär-Imitation oder etwas ähnlich Billiges, und seine unschuldige Lüsternheit brachte sie erneut zum Lachen. »In diesem Ding hier kann man das doch gar nicht sehen.« »Oh doch, ich schon«, sagte er. Er legte einen Arm um sie und küsste sie. Anfangs wollte sie den Kuss nicht erwidern, aber dann tat sie es natürlich doch. »Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe«, sagte er und rieb zärtlich seine Nase an ihrer Nase, bevor er sie wieder losließ. Er hielt die Maske hoch. »Ich dachte, das würde dir auch Spaß machen. Ich werde sie am Freitag in der Schule tragen.« »Ach, Johnny, das wird aber nicht gut für die Disziplin sein.« »Ich werde mich schon durchmogeln«, sagte er grinsend. Und das Schlimme war, das würde er. Sie kam jeden Tag zur Schule, eine große schulmeisterliche Brille auf der Nase, das Haar straff zurückgekämmt und im Nacken zu einem großen Dutt frisiert, der so streng wirkte, dass es beinahe lächerlich war. In einer Zeit, da der Rocksaum der meisten Mädchen nur knapp über den unteren Rand ihrer Höschen reichte, trug Sarah ihre Röcke immer noch knielang, und dabei habe ich hübschere Beine als alle anderen, dachte sie verärgert. Sie achtete auf eine alphabetische Sitzordnung in der Klasse, was nach dem Zufallsprinzip die Unruhestifter voneinander fernhalten sollte, und sie verwies besonders ungezogene Schüler stets an die stellvertretende Direktorin, und zwar mit der Begründung, dass diese $500 jährlich zusätzlich bekam, um als Rambock zu fungieren und sie nicht. Und trotzdem war ihr ganzer Tag ein ununterbrochener Kampf mit der Disziplin, diesem Dämon frischgebackener Lehrer. Disziplin. Schlimmer noch, sie fing an zu spüren, dass es eine unausgesprochene kollektive Jury gab, vielleicht eine Art Schulbewusstsein, die jeden neuen Lehrer beurteilte und dass das Urteil über sie nicht unbedingt positiv ausfallen würde. Johnny dagegen schien die Antithese von allem zu sein, was ein guter Lehrer sein sollte. Er bewegte sich wie in Trance von Unterricht zu Unterricht. Oft kam er zu spät in die Klasse, weil er unterwegs mit irgendjemandem geplaudert hatte. Er ließ die Kinder sitzen, wo sie wollten, so dass die Gesichter stets woanders zu sehen waren, und die Klassenrowdies landeten unweigerlich immer in den hinteren Reihen. Sarah wäre nicht imstande gewesen, die Namen ihrer Schüler vor März zu behalten, aber Johnny schien bereits alle sehr genau zu kennen und sich die Namen eingeprägt zu haben. Er war ein großer Mann mit einer gewissen Neigung zur Schlaksigkeit, die Kinder nannten ihn Frankenstein. Das schien Johnny jedoch eher zu amüsieren als zu ärgern oder zu empören, und doch ging es in seiner Klasse beim Unterricht meistens sehr ruhig zu. Alle Schüler benahmen sich einigermaßen anständig und wohlgesittet. Im Gegensatz zu Sarah, die ständig mit diesem Problem zu kämpfen hatte, schwänzte bei Johnny auch kaum jemand den Unterricht, und eben die besagte Jury würde sicher zu seinen Gunsten sprechen. Er war ein Lehrer, dem man in 10 Jahren das Schuljahrbuch widmen würde, sie nicht. Und wenn sie manchmal überlegte, warum nicht, konnte sie das fast zum Wahnsinn treiben. »Möchtest du noch ein Bier, bevor wir gehen? Oder ein Glas Wein? Irgendetwas?« »Nein, aber ich hoffe, dass du gut bei Kasse bist«, sagte sie, nahm seinen Arm und beschloss, Johnny nicht mehr böse zu sein. »Ich esse nämlich gewöhnlich mindestens 3 Hotdogs, besonders dann, wenn's der letzte Rummel im Jahr ist.« Sie wollten nach Esty, 20 Meilen nördlich von Cleves Mills. Der einzige und obendrein noch zweifelhafte Anspruch auf Ruhm bestand für diese Stadt darin, dass hier der absolut letzte landwirtschaftliche Rummelplatz des Jahres in Neuengland stattfand. Er würde Freitag schließen, an Halloween. »Na, wenn man bedenkt, dass Freitag Zahltag ist, bin ich noch gut dran. Ich hab noch 8 Piepen.« »Oh, mein Gott«, sagte Sarah und verdrehte die Augen. »Ich wusste ja, dass ich eines Tages einen Sugar Daddy kennenlernen würde, wenn es mir gelingt, bis dahin keusch und züchtig zu bleiben.« Er lächelte und nickte. »Wir Zuhälter machen großes Geld, Baby. Na, lass mich noch rasch meine Jacke holen, dann können wir abschwirren.« Sie sah ihm voll hoffnungsloser, ergebener Zuneigung nach, und die Stimme, die immer häufiger in ihren Gedanken laut wurde, unter der Dusche, wenn sie ein Buch las, den Unterricht vorbereitete oder ein einsames Mahl zubereitete, meldete sich erneut, wie einer dieser 30-sekündigen Werbespots im Fernsehen. »Er ist ein sehr netter Mann, und all das, man kann gut mit ihm auskommen, macht Spaß, und er bringt einen niemals zum Weinen, aber ist das Liebe? Ich meine, ist das schon alles, was dazu gehört? Selbst wenn man Radfahren lernt, muss man erst ein paar Mal runterfallen und sich die Knie aufschürfen, das gehört nun mal dazu. Und das war nur eine Kleinigkeit.« »Ich muss noch schnell aufs Klo«, rief er ihr zu. »Mhm.« Sie lächelte ein wenig. Johnny gehörte zu den Leuten, die unweigerlich ihre natürlichen Bedürfnisse erwähnten, mochte der Himmel wissen, warum. Sarah ging zum Fenster hinüber und schaute hinaus auf die Main Street. Kinder spielten auf dem Parkplatz neben O'Mikes, dem hiesigen Pizza- und Bierlokal. Plötzlich wünschte sich Sarah, noch eins dieser Kinder zu sein und diese verwirrende Sache hinter ihr oder noch vor ihr. Die Universität war sicher, sie war eine Art von Niemandsland, wo alle, selbst die Lehrer, zu Peter Pans Bande gehören konnten und niemals erwachsen werden mussten. Und es würde immer einen Nixon oder Agnew geben, der Captain Hook spielte. Sarah hatte Johnny kennengelernt, als sie im September den Unterricht aufgenommen hatte, aber sein Gesicht war ihr schon von Vorlesungen her bekannt, die beide gemeinsam besucht hatten. Damals war Sarah mit einem Delta Tau Delta liiert gewesen, und keins der Kriterien, die auf Johnny zutrafen, hätte man Dan zuschreiben können. Er war nahezu makellos stattlich gewesen, witzig auf eine scharfe, unruhige Art, die Sarah immer ein wenig Unbehagen bereitet hatte, ein starker Trinker, ein leidenschaftlicher Liebhaber. Wenn er zu viel getrunken hatte, konnte er manchmal gemein werden. Sarah erinnerte sich noch an eine Nacht in Bangor's Brass Rail, damals war das auch passiert. Dan hatte etwas über das UMO-Football-Team gesagt, jemand in der Nebennische hatte darüber eine scherzhafte Bemerkung gemacht. Dan hatte ihn gefragt, ob er gern mit nach hinten gedrehtem Kopf nach Hause gehen wollte. Der Mann hatte sich entschuldigt, aber Dan hatte keine Entschuldigung gewollt. Er hatte es auf eine Prügelei abgesehen. Deshalb begann er, Bemerkungen über die Begleiterin des anderen zu machen. Sarah hatte Dan eine Hand auf den Arm gelegt und ihn gebeten, damit aufzuhören. Dan hatte ihre Hand abgeschüttelt und sie dabei aus seinen grauen Augen so merkwürdig angesehen, dass ihr alle Worte, die sie sonst vielleicht noch gesagt hätte, in der Kehle stecken geblieben waren. Schließlich waren Dan und der andere Bursche hinausgegangen. Dan hatte ihn mörderisch verprügelt. Er hatte ihn so zusammengeschlagen, dass der andere Mann, er war schon Ende 30 gewesen und hatte einen Bauchansatz gehabt, laut geschrien hatte. So hatte Sarah noch nie zuvor einen Mann schreien hören, und sie wollte es auch nie wieder hören. Sie hatten das Lokal schleunigst verlassen müssen, weil der Barkeeper die Polizei verständigt hatte. Sarah wäre in dieser Nacht am liebsten allein nach Hause gegangen. »Ach wirklich? Bist du ganz sicher?« fragte eine ungezogene innere Stimme. Aber bis zum Campus zurück waren es 12 Meilen, seit 18 Uhr fuhr schon kein Bus mehr und Sarah hatte Angst gehabt, per Anhalter zu fahren. Dan hatte auf dem Heimweg nichts gesagt, er hatte einen Kratzer auf der Wange, nur einen Kratzer. Im Studentenwohnheim Hart Hall hatte Sarah dann Dan gesagt, dass sie ihn nie mehr wiedersehen wollte. »Wie du meinst, Baby«, hatte er so gleichgültig geantwortet, dass es Sarah unwillkürlich kalt den Rücken hinabgerieselt war. Und als Dan sie nach dem Zwischenfall im Brassrail zum zweiten Mal angerufen hatte, war sie doch wieder mit ihm ausgegangen. Ein Teil von ihr hatte sich dafür gehasst. So war's das ganze Herbstsemester ihres Seniorjahres weitergegangen. Dan hatte Sarah erschreckt und gleichzeitig angezogen. Er war ihr erster richtiger Liebhaber. Und selbst jetzt, 2 Tage vor Halloween 1970, war er noch immer ihr einziger Liebhaber gewesen. Sie und Johnny waren noch nicht zusammen ins Bett gegangen. Dan war sehr gut gewesen. Er hatte sie benutzt, aber er war sehr gut gewesen. Da er sich geweigert hatte, irgendwelche Verhütungsmaßnahmen zu treffen, war Sarah in die Universitätsklinik gegangen und hatte verlegen etwas von ungewöhnlich starken Menstruationsbeschwerden erzählt, um die Pille zu bekommen. In sexueller Hinsicht hatte Dan sie völlig beherrscht. Viele Orgasmen hatte sie bei ihm nicht bekommen, aber manchmal hatte gerade seine robuste Derbheit Sarah zum Höhepunkt gebracht, und im Lauf der letzten Wochen vor dem Ende hatte Sarah wie eine reife Frau das Verlangen nach gutem Sex verspürt. Ein Verlangen, das auf bestürzende Weise mit anderen Gefühlen vermischt war. Missfallen an Dan und ihr selbst. Das Gefühl, dass Sex, wenn er so stark auf Demütigung und Dominieren beruhte, nicht als guter Sex bezeichnet werden konnte, und Selbstverachtung wegen ihrer Unfähigkeit, eine Beziehung abzubrechen und zu beenden, die nur auf destruktiven Gefühlen zu basieren schien. Es war dann Anfang dieses Jahres sehr schnell vorbei gewesen. Er stieg aus. »Wo willst du denn jetzt hin?« hatte sie ihn zaghaft gefragt, während sie auf dem Bett seines Zimmergenossen gesessen und zugesehen hatte, wie er seine Sachen in 2 Koffer warf. Sie hatte noch mehr fragen wollen, persönlichere Fragen. »Wirst du hier in der Nähe bleiben? Wirst du einen Job annehmen? Abendkurse besuchen? Habe ich noch einen Platz in deinen Plänen?« Aber gerade diese letzte Frage hatte sie nicht stellen können, weil sie auf keine Antwort vorbereitet gewesen war. Die Antwort, die er auf ihre neutrale Frage gab, war schon schockierend genug gewesen. »Vietnam, denke ich.« »Was?« Er hatte einige Papiere von einem Regal genommen, sie flüchtig durchgeblättert und ihr dann einen Brief zugeworfen. Das Schreiben war von der Einberufungsbehörde in Bangor und enthielt den Bescheid, sich zur Musterung zu melden. »Kannst du das nicht irgendwie umgehen?« »Nein, vielleicht. Ich weiß es nicht.« Er hatte sich eine Zigarette angezündet. »Ich glaube, ich möchte es nicht mal versuchen.« Sie hatte ihn schockiert angestarrt. »Ich bin diese ganze Szenerie hier leid. College und einen Job suchen und eine kleine Frau finden. Um die Stelle der kleinen Frau hast du dich wohl beworben, nehme ich an. Und glaube ja nicht, dass ich nicht darüber nachgedacht habe. Es würde nicht klappen. Das weißt du genauso gut wie ich. Wir passen nicht zusammen, Sarah. Damit waren alle ihre unausgesprochenen Fragen beantwortet gewesen, und sie hatte das Zimmer fluchtartig verlassen und ihn nie wiedergesehen. Seinen Zimmergenossen hatte sie ein paar Mal getroffen. Er hatte zwischen Januar und Juni 3 Briefe von Dan bekommen. Dan war eingezogen und irgendwo nach Süden zur Ausbildung geschickt worden. Das war die letzte Nachricht gewesen, die der Zimmergefährte erhalten hatte. Und seitdem hatte auch Sarah Bracknell nichts mehr gehört. Anfangs hatte sie geglaubt, sie würde darüber hinwegkommen. Jene traurigen, schmalzigen Lieder, die man nach Mitternacht immer im Autoradio hören konnte, schienen auf sie nicht zuzutreffen. Auch nicht die üblichen Klischees über das Ende von Liebschaften oder das heulende Elend. Sie fing nicht an, wahllos Männer aufzureißen und hing auch nicht in Bars herum. An den meisten Abenden in diesem Frühjahr lernte sie still und leise in ihrem Zimmer. Es war eine Erleichterung, kein Schlamassel. Erst als Sarah im letzten Monat Johnny bei einer Kennenlernparty für die neuen Lehrer getroffen hatte, war ihr zu Bewusstsein gekommen, welch ein Horror ihr letztes Schulsemester gewesen war. So etwas begreift man eben nicht, wenn man mittendrin steckt. Es ist zu sehr Teil von einem selbst. Zwei Esel begegnen sich auf einer Straße in einer Stadt im Westen. Einer ist ein Stadtesel, der außer einem Sattel nichts auf dem Rücken hat. Der andere ist der Esel eines Goldsuchers. Er ist mit Säcken, Camping und Kochgeschirr und 4 50-Pfund-Säcken voll mit Erz beladen. Das Gewicht biegt seinen Rücken gehörig durch. Der Stadtesel sagt, ganz ordentliche Last, die du da mit dir herumschleppst. Worauf der Esel des Goldsuchers antwortet, was für eine Last! Zurückblickend war es vor allem die Leere, die sie so sehr erschreckte. 5 Monate lang Jane Stokes Atem holen, 8 Monate, wenn man den Sommer mitzählte, als sie sich eine kleine Wohnung in der Flag Street in Vesey gemietet und dort nichts anderes getan hatte, als sich um Jobs zu bewerben und Taschenbücher zu lesen. Sie stand auf, frühstückte, ging zum Unterricht oder zu Vorstellungsgesprächen, die sie vereinbart hatte, kam heim, aß, machte ein Nickerchen, diese Nickerchen konnten manchmal bis zu 4 Stunden dauern, aß wieder, las bis gegen 11.30 Uhr, sah sich Cavett an, bis sie schläfrig wurde, ging zu Bett. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass sie während dieses Zeitraums ihres Lebens jemals gedacht hatte. Das Leben bestand aus Routine. Manchmal verspürte sie eine Art unbestimmtes Verlangen zwischen den Beinen, ein unerfülltes Verlangen, wie vornehme Romanautorinnen sich mitunter auszudrücken pflegten, und dagegen nahm sie entweder ein kaltes Bad oder eine kalte Dusche. Nach einer Weile wurden diese Duschen schmerzhaft, was ihr eine verbitterte, abwesende Art von Befriedigung verschaffte. In dieser Zeit beglückwünschte sie sich manchmal dazu, wie erwachsen sie die ganze Angelegenheit hinnahm. Sie dachte kaum jemals an Dan. Dan wer? Haha. Erst später wurde ihr klar, dass sie in diesen 8 Monaten praktisch an nichts anderes gedacht hatte. Während dieser Zeit war das ganze Land von schweren Erschütterungen getroffen worden, aber Sarah hatte kaum etwas davon mitbekommen. Die Protestmärsche, die Polizisten mit ihren Schutzhelmen und Gasmasken, die zunehmenden Angriffe durch Agnew auf die Presse, die Kent State-Schießereien, der Sommer der Gewalttätigkeiten, als schwarze und radikale Gruppen auf die Straßen gegangen waren, alle diese Dinge hätten nur in den TV-Spätnachrichten stattgefunden haben können. Sarah war ausschließlich damit beschäftigt, wie wunderbar sie doch über ihre Affäre mit Dan hinweggekommen war, wie gut sie sich inzwischen angepasst hatte, wie erleichtert sie darüber war, dass alles einfach prima war. Was für eine Last! Dann hatte sie an der Cleves Mills High angefangen, und das war ein persönlicher Umbruch gewesen. Nach 16 Jahren Schule stand sie nun endlich auf der anderen Seite des Pultes. Die Begegnung mit Johnny Smith während der Party, konnte er mit einem so absurden Namen wie John Smith eigentlich völlig real sein? Sie war genügend aus sich herausgegangen, um zur Kenntnis zu nehmen, wie gut er sie angesehen hatte, nicht lüstern, sondern mit guter, gesunder Anerkennung für ihr Aussehen in diesem hellgrauen Strickkleid, das sie damals angehabt hatte. Er hatte sie zu einem Kinobesuch eingeladen, im Shade war Citizen Kane gezeigt worden und sie hatte zugestimmt. Sie hatten sich gut unterhalten und Sarah hatte gedacht, kein Feuerwerk. Sie hatte seinen Gute-Nacht-Kuss akzeptiert und gedacht, na, ein Errol Flynn ist er nicht gerade. Er hatte sie mit seinem munteren Geplauder, das unablässig gewesen war, zum Lächeln gebracht und sie hatte gedacht, er möchte Henny Youngman sein, wenn er erwachsen wird. Spät an diesem Abend hatte sie in ihrem Schlafzimmer gesessen und im Fernsehen beobachtet, wie Bette Davis eine verbiesterte Karrierefrau gespielt hatte. Da waren einige der zuvor gehegten Gedanken noch einmal zurückgekommen und sie hatte schockiert über ihre eigene Ungerechtigkeit mit in einen Apfel gebissenen Zähnen innegehalten. Und eine Stimme, die den größten Teil des Jahres geschwiegen hatte, nicht so sehr eine Stimme des Gewissens als vielmehr der Einsicht, hatte sich abrupt zu Wort gemeldet. In Wirklichkeit meinst du doch nur, dass er kein Dan ist. Ist es nicht so? Nein, hatte sie sich resolut versichert, und dabei war sie nicht nur ziemlich schockiert gewesen. Ich denke überhaupt nicht mehr an Dan, das ist schon lange vorbei. In den Windeln liegen, hatte die innere Stimme geantwortet, das ist lange vorbei. Dan hat dich gestern verlassen. Plötzlich wurde ihr klar, dass sie spät in der Nacht ganz allein in ihrem Apartment saß und im Fernsehen einen Film ansah, der sie überhaupt nicht interessierte. Und das tat sie nur, weil es leichter war als denken. Denken war eigentlich schrecklich langweilig, wenn man nur an sich selbst und an eine verlorene Liebe denken konnte. Jetzt war sie sehr schockiert gewesen. Sie war in Tränen ausgebrochen. Sarah war mit Johnny ausgegangen, als er sie ein zweites und drittes Mal darum gebeten hatte, und das war eine Offenbarung gewesen, was aus ihr geworden war. Sie konnte schlecht sagen, dass sie eine andere Verabredung hatte, denn das stimmte nicht. Sie war ein kluges, hübsches Mädchen, und nach dem Ende ihrer Affäre mit Dan war sie oft zum Ausgehen eingeladen worden, aber sie hatte allenfalls Verabredungen mit Dans Zimmergenossen akzeptiert, und auch das nur auf einen Hamburger im Dan. Jetzt hatte sie plötzlich begriffen, dass sie diese absolut harmlosen Verabredungen nur eingegangen war, um den armen Burschen über Dan auszuhorchen. Was für eine Last! Nach dem Schulabschluss waren die meisten ihrer Freundinnen hinter dem Horizont verschwunden. Betty Hackman war mit dem Friedenskorps in Afrika, sehr zum völligen Missfallen ihrer reichen, alteingesessenen Eltern aus Bangor. Und manchmal fragte sich Sarah, was die Uganda wohl mit Betty und ihrer weißen, unmöglich zu bräunenden Haut, ihrem aschblonden Haar und ihrem kühlen, guten Studentinnenaussehen anfangen mochten. Deanie Stubbs besuchte die Grad School in Houston. Rachel Jurgens hatte ihren Typen geheiratet und war momentan irgendwo in der Wildnis von West Massachusetts schwanger. Leicht benommen war Sarah zu der Schlussfolgerung gezwungen worden, dass Johnny Smith der erste neue Freund war, den sie seit langer, langer Zeit hatte. Dabei war sie im letzten Jahr auf der Highschool von der Klasse zu Miss Popularity gewählt worden. Sie hatte sich von ein paar anderen Cleves Lehrern zu Verabredungen einladen lassen, nur um nicht jeglichen Kontakt zu verlieren. Einer von ihnen war Gene Sadatsky gewesen, der neue Mathematiklehrer, offensichtlich ein langweiliger Veteran. Der andere, George Rounds, hatte versucht, sofort mit ihr ins Bett zu gehen. Sie hatte ihm ins Gesicht geschlagen, und am nächsten Tag hatte er noch die Frechheit besessen, ihr auf dem Flur zuzublinzeln. Dagegen machte es Spaß, mit Johnny zusammen zu sein. Mit ihm war leicht auszukommen. Und er übte auf Sarah auch eine sexuelle Anziehungskraft aus, nur konnte Sarah nicht sagen, wie stark diese war, jedenfalls noch nicht. Vor einer Woche waren sie zum Oktober-Lehrerkonvent in Waterville gewesen und er hatte Sarah nach der Rückkehr noch zu einem Spaghetti-Essen in sein Apartment eingeladen. Während die Soße kochte, war er noch schnell um die Ecke gesprungen, um etwas Wein zu holen, und er war mit 2 Flaschen Apple Zapple zurückgekommen. Das gehörte irgendwie zu Johnnys Stil, so wie er immer anzukündigen pflegte, wenn er aufs Klo ging. Nach dem Essen hatten sie vor dem Fernseher gesessen, und allmählich war's zu Petting gekommen. Wozu das noch hätte führen können, war unbeantwortet geblieben, weil 2 von Johnnys Freunden aufgetaucht waren, Dozenten von der Universität. Sie hatten Johnny gebeten, einen von ihnen verfassten Artikel über akademische Freiheit zu lesen und ihnen zu sagen, was er davon hielte. Das hatte Johnny auch getan, aber mit wesentlich geringerer Begeisterung als üblich. Das hatte sie mit Entzücken festgestellt, und das Verlangen in ihrem Schoß, das unerfüllte Verlangen, hatte sie ebenfalls entzückt. In dieser Nacht hatte sie es nicht mit einer kalten Dusche abgetötet. Sie wandte sich vom Fenster ab und ging zum Sofa hinüber, wo Johnny die Maske hingelegt hatte. »Fröhliches Halloween«, schnaubte Sarah und lachte ein wenig. »Was?« rief Johnny. »Ich habe gesagt, dass ich allein losfahre, wenn du nicht bald wieder da rauskommst. Komme sofort!« »Prächtig!« Sie strich mit einem Finger über diese Jekyll-and-Hyde-Maske, die linke Hälfte der freundliche Dr. Jekyll, die rechte der wilde Unmensch Hyde. »Wo werden wir an Thanksgiving sein?« überlegte sie, »oder zu Weihnachten?« Der Gedanke jagte einen kleinen Schauer der Erregung durch sie hindurch. Sie mochte ihn. Er war ein ganz normaler, lieber Mann. Wieder blickte Sarah auf die Maske hinab. Der abscheuliche Hyde wuchs wie ein Krebsgeschwür aus Jekylls Gesicht. Sie war mit einer fluoreszierenden Substanz bestrichen, so dass sie im Dunkeln leuchtete. Was war normal? Nichts. Niemand. Jedenfalls nicht unbedingt. Wenn es so normal war, wie konnte er da planen, dieses grässliche Ding in seiner Schulklasse aufzusetzen und schon jetzt so zuversichtlich davon überzeugt sein, trotzdem Ruhe und Ordnung aufrechterhalten zu können? Und wie konnten seine Schüler ihn Frankenstein nennen und ihn dennoch respektieren und mögen? War das normal? Johnny kam durch den Perlenvorhang, der Schlaf- und Badezimmer vom Wohnzimmer trennte. Sollte er mich heute Nacht bitten, mit ihm ins Bett zu gehen? Ich glaube, ich werde einwilligen. Und es war ein warmer Gedanke, wie das Heimkommen. »Weshalb grinst du denn so?« »Nichts weiter«, sagte sie und warf die Maske aufs Sofa zurück. »Nein, wirklich? War es etwas Gutes?« »Johnny«, sagte sie, legte ihre Hand auf seine Brust, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn flüchtig. »Über manche Dinge spricht man einfach nicht. Komm jetzt, lass uns gehen.« Sie blieben unten im Foyer stehen, während Johnny seine Jacke zuknöpfte. Und Sarahs Blick wurde wieder von diesem Plakat mit der geballten Faust vor dem roten Hintergrund und dem Wort »Streik« angezogen. »In diesem Jahr wird es wieder einen Studentenstreik geben«, sagte er, als er ihrem Blick gefolgt war. »Der Krieg?« »Das wird diesmal nur ein Teil davon sein. Vietnam und der Kampf über ROTC und Kent State hat mehr Studenten als jemals zuvor aktiviert. Ich bezweifle, dass es jemals eine Zeit gegeben hat, wo so wenige Drückis einen Platz an der Universität eingenommen haben.« »Was meinst du mit Drückis?« »Junge Leute, die nur studieren, um Zensuren zu machen, die aber keinerlei Interesse am System haben, außer dass es ihnen später einen Job mit $10,000 Jahreseinkommen sichern soll. Ein Drücki ist ein Student, der sich einen Scheißdreck um etwas anderes als um seine eigene Haut kümmert. Das ist vorbei. Die meisten sind endlich aufgewacht. Es wird ein paar große Veränderungen geben.« »Ist das so wichtig für dich, obwohl du längst draußen bist?« Er richtete sich auf. »Madam, ich bin ein Ex-Student. Smith, Abschlussjahr 1970. Hoch die Tassen auf das gute alte Maine!« Sie lächelte. »Komm, lass uns gehen. Ich möchte noch Kettenkarussell fahren, bevor es für die Nacht zugemacht wird.« »Sehr gut«, sagte er und nahm ihren Arm. »Zufällig habe ich deinen Wagen gleich um die Ecke geparkt.« »Ja, und $8. Der Abend lacht uns förmlich entgegen.« Der Nachthimmel war bewölkt, aber es sah nicht nach Regen aus, für Oktober war es recht mild. Ein blasser Viertelmond strengte sich an, die Wolkendecke zu durchbrechen. Johnny legte einen Arm um Sarah und sie kuschelte sich etwas enger an ihn. »Weißt du, ich halte schrecklich viel von dir.« Sein Tonfall klang beinahe lässig, aber eben nur beinahe. Ihr Herzschlag verlangsamte sich etwas und schlug dann ein Dutzend Mal oder so wesentlich schneller. »Wirklich?« »Ich glaube, dass dieser Dan dir sehr wehgetan hat, nicht wahr?« »Ich weiß nicht, was er mir angetan hat,« antwortete sie wahrheitsgemäß. Die gelbe Blinkanlage, jetzt einen Block hinter ihnen, ließ ihre Schatten auf dem Pflaster vor ihnen auftauchen und wieder verschwinden. Johnny schien darüber nachzudenken. »Ich glaube, ich würde das nicht tun,« sagte er schließlich. »Nein, das weiß ich, Johnny. Aber lass mir noch etwas Zeit, ja?« »Klar«, sagte er, »Zeit. Das haben wir wohl, denke ich.« An diese Worte sollte sie sich später im Wachsein noch oft erinnern und noch viel mehr in ihren Träumen, stets mit unaussprechlicher Bitterkeit und einem Gefühl des Verlusts. Sie gingen um die Ecke und Johnny machte die Tür auf der Beifahrerseite für Sarah auf. Er selbst ging um den Wagen herum und schob sich hinters Lenkrad. »Ist dir kalt?« »Nein«, sagte sie, »es ist eine wunderbare Nacht dafür.« »Das stimmt«, pflichtete er ihr bei und fuhr von der Bordsteinkante ab. Ihre Gedanken wanderten wieder zu dieser lächerlichen Maske zurück, halb Jekyll mit Johnnys blauem Auge hinter dem großen O-förmigen Augenloch des überraschten Doktors. »Ich habe letzte Nacht einen tollen Cocktail erfunden, aber ich glaube nicht, dass man ihn jemals in Bars ausschenken wird.« Und diese Seite war durchaus in Ordnung, weil man darin etwas von Johnny erkennen konnte. Dagegen machte die Hyde-Hälfte Sarah Hayden Angst, denn dieses Auge war bis auf einen winzigen Schlitz geschlossen. Es hätte jedem gehören können, einfach jedem. Dan zum Beispiel. Doch als sie den Esti-Rummelplatz erreichten, wo die Glühbirnen der Girlanden im Dunkeln leuchteten und die neongeschmückten Speichen des Riesenrads sich drehten, hatte sie die Maske vergessen. Sie war mit ihrem Freund hier, um sich zu amüsieren. Sie gingen Hand in Hand den Weg entlang, ohne viel zu sprechen, und Sarah erlebte noch einmal die Rummelplätze ihrer Jugend. Sie war in South Paris aufgewachsen, einer Reißbrettstadt im Westen von Maine. Der größte Jahrmarkt war der in Freiburg gewesen. Für Johnny, einen Pownell-Jungen, wäre es wahrscheinlich Topsham gewesen. Aber im Grunde genommen waren sie alle gleich, und im Lauf der Jahre hatten sie sich kaum verändert. Man parkte das Auto auf einem Schotterplatz außerhalb und bezahlte seine 2 Piepen Eintritt. Und man hatte das Rummelplatzgelände noch kaum betreten, da roch man schon Hotdogs, Röstzwiebeln und Peperoni, Speck, Zuckerwatte, Sägemehl und süßlich wohlriechendes Lakritz. Man hörte das schwere Kettenrasseln der Achterbahn, der kleinen, die sie Wilde Maus nannten. Man hörte das Knallen der 22er in den Schießbuden sowie das blecherne Plärren des Bingo-Ansagers aus Lautsprechersystemen an dem großen Zelt, in dem große Tische und Klappstühle aus der hiesigen Leichenhalle standen. Rockmusik buhlte mit der Drehorgel um die Wette. Man hörte das unablässige Brüllen der Marktschreier. 2 Schuss für 2 Andenken. Gewinnen Sie eines dieser ausgestopften Hündchen für Ihr Schätzchen. Ha, ha, ha, hierher, wer wagt, gewinnt. Nichts veränderte sich. Man verwandelte sich wieder in ein Kind und war nur zu bereit, sich verzaubern zu lassen. Hier, sagte sie und hielt ihn auf. »Das Wirbelkarussell! Das Wirbelkarussell!« »Natürlich«, sagte Johnny beruhigend. Er gab der Frau im Kartenhäuschen einen Dollarschein und sie schob ihm zwei rote Chips und zwei Dimes entgegen, ohne dabei von ihrem Photoplay aufzusehen. »Was soll das heißen? Natürlich. Warum natürlichst du mich in diesem Tonfall?« Er zuckte mit den Schultern. Sein Gesichtsausdruck war viel zu unschuldig. »Es ist nicht wegen dem, was du gesagt hast, sondern wegen der Art, wie du es gesagt hast, John Smith.« Die Fahrt hatte aufgehört. Die Passagiere stiegen aus und strömten an ihnen vorbei, hauptsächlich Teenager in blauen CPO-T-Shirts oder offenen Parkas. Johnny führte sie die Holzrampe hinauf und gab ihre Marken dem Fahrer, der wie das gelangweilteste, vernunftbegabte Wesen im ganzen Universum aussah. »Nichts«, sagte er, während der Fahrer sie in eine der winzigen Kabinen einsteigen und die Sicherung einrasten ließ. »Es ist nur so, dass diese Wagen auf kleinen, kreisförmigen Spuren laufen, richtig?« »Richtig?« »Und diese kreisförmigen Spuren befinden sich auf einer runden Scheibe, die sich immer zu dreht, richtig?« »Richtig?« »Also, wenn die Fahrt mit Volldampf losgeht, dann wirbelt die Kabine, in der wir sitzen, in ihrer kreisförmigen Spur herum und entwickelt dabei manchmal bis zu 7G, und das sind nur 5 weniger, als die Astronauten aushalten müssen, wenn sie von Cap Kennedy starten. Und ich kannte mal einen Jungen...« Inzwischen hatte Johnny sich ernst über sie gebeugt. »Oh, jetzt kommt wieder eine deiner riesengroßen Schwindeleien«, sagte Sarah unbehaglich. Als dieser Junge 5 Jahre alt war, stürzte er die Eingangstreppe hinab und holte sich dabei eine winzige Haarfraktur an der Wirbelsäule im Genick. Dann, 10 Jahre später, fuhr er in Topsham mit dem Wirbelkarussell und... Er zuckte mit den Schultern und tätschelte ihre Hand. »Aber dir wird wahrscheinlich nichts passieren, Sarah.« »Oh, ich will raus!« Dann wirbelte das Karussell sie davon und verwandelte den Rummelplatz und den Weg in Schlieren von Farben und Gesichtern, und sie kreischte und lachte und fing an, ihn mit den Fäusten zu bearbeiten. »Haarfraktur«, rief sie ihm zu, »ich werde dir eine Haarfraktur verschaffen, wenn wir wieder unten sind, du Lügner!« »Spürst du schon, wie in deinem Genick etwas nachgibt?«, fragte er zuckersüß. »Oh, du Lügner!« Sie wirbelten schneller und schneller herum, und als sie zum 10., 15. Mal am Fahrer vorbeisausten, beugte er sich zu ihr und küsste sie. Und die Kabine heulte in ihrer Spur umher und presste die Lippen in einer Art und Weise aufeinander, die aufregend und heiß und hautnah war. Dann wurde die Fahrt langsamer, ihre Kabine ratterte widerstrebender in ihrer Spur herum, schließlich kam sie schaukelnd und schwankend zum Stillstand. Sie stiegen aus und Sarah kniff ihn ins Genick. »Haarfraktur, du Arsch«, flüsterte sie. Eine dicke Frau in blauer Hose und mit Pfennigabsätzen ging an ihnen vorbei. Johnny sprach sie an und deutete dabei mit dem Daumen auf Sarah. »Dieses Mädchen belästigt mich, Ma'am. Wenn Sie einen Polizisten sehen, würden Sie es ihm sagen?« »Ihr jungen Leute haltet euch wohl für sehr schlau«, sagte die dicke Frau verärgert. Sie watschelte weiter zum Bingo-Zelt und klemmte sich ihre Handtasche etwas fester unter den Arm. Sarah kicherte hilflos. »Ach, du bist unmöglich.« »Ja, mit dir wird's mal ein schlimmes Ende nehmen«, stimmte Johnny zu, »hat meine Mutter schon immer gesagt.« Sie gingen Seite an Seite auf dem Mittelgang dahin und warteten darauf, dass die Welt aufhörte, vor ihren Augen und unter ihren Füßen zu kreisen. »Ist ziemlich religiös, deine Mutter, nicht wahr?«, fragte Sarah. »Sie ist eine Baptistin reinsten Wassers«, bestätigte Johnny. »Aber ansonsten ist sie okay. Sie nimmt sich zusammen. Sie kann es nur nicht lassen, mir ständig Broschüren in die Hand zu drücken, wenn ich sie besuche. Das ist halt mal so. Daddy und ich haben uns damit abgefunden. Früher habe ich immer versucht, sie aufzuziehen, indem ich sie gefragt habe, mit wem Kain wohl hätte anbändeln sollen, wo seine Eltern doch die ersten Menschen auf der Welt waren. Aber dann wurde mir klar, dass das gemein war, und ich habe damit aufgehört. Vor 2 Jahren glaubte ich noch, dass Eugene McCarthy die Welt retten würde. Na, wenigstens lassen die Baptisten Jesus nicht für das Amt des Präsidenten kandidieren. Dein Vater ist nicht religiös? Johnny lachte. Das weiß ich nicht. Aber er ist jedenfalls bestimmt kein Baptist. Er dachte einen Moment nach und fügte hinzu, Dad ist Zimmermann. Als würde das alles erklären. Sarah lächelte. Was würde Mutter wohl sagen, wenn sie wüsste, dass du dich mit einer abtrünnigen Katholikin triffst? Sie würde mich auffordern, dich mit nach Hause zu bringen, antwortete Johnny prompt, damit sie dir auch ein paar Broschüren in die Hand drücken kann. Sie blieb stehen und hielt immer noch seine Hand fest. Möchtest du mich gern mal mit nach Hause nehmen? Fragte sie und sah ihn eindringlich an. Johnnys schmales, freundliches Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an. Ja, sagte er, ich möchte, dass du sie kennenlernst. Und umgekehrt. Warum? Weißt du denn nicht warum? Fragte er sie leise, und Sarahs Kehle krampfte sich plötzlich zusammen, und ihr Kopf dröhnte, als müsste sie jeden Augenblick zu weinen anfangen, und sie drückte seine Hand sehr kräftig. Ach, Johnny, ich mag dich. Ich mag dich noch mehr, sagte er ernst. Bring mich zum Riesenrad, bat sie plötzlich lächelnd. Sie wollte nicht so reden, bevor sie die Möglichkeit gehabt hatte, nachzudenken, wohin das führen konnte. Ich möchte ganz nach oben, wo wir alles sehen können. Darf ich dich küssen, wenn wir oben sind? 2-mal, wenn du schnell genug bist. Er ließ sich von ihr zum Kartenhäuschen führen, wo er noch einen Dollar opferte. Während er bezahlte, sagte er zu ihr, »Als ich noch in der Highschool war, kannte ich einen Jungen, der auf dem Rummelplatz arbeitete. Und er sagte mir, die meisten Arbeiter, die so ein Riesenrad aufbauen, sind sturzbetrunken. Und manchmal vergessen sie alles Mögliche. Scher dich zum Teufel«, sagte sie fröhlich, »niemand lebt ewig.« »Aber alle versuchen es. Ist dir das auch schon aufgefallen?« sagte er und betrat nach ihr eine der schwankenden Gondeln. Tatsächlich hatte er Gelegenheit, sie mehrmals zu küssen, als sie ganz oben waren. Der Oktoberwind zerzauste ihr Haar, der Rummelplatz mit dem Mittelweg lag unter ihnen wie das Leuchtzifferblatt einer Uhr. Nach dem Riesenrad fuhren sie Karussell, obwohl er ihr mit aller Aufrichtigkeit sagte, dass er sich wie ein Pferdearsch fühlte. Seine Beine waren so lang, dass er mühelos über einem der Plastikpferde hätte stehen können. Sie erzählte ihm boshaft, dass sie einmal in der Highschool ein Mädchen gekannt hatte, das ein schwaches Herz besessen hatte, aber niemand wusste, dass sie ein schwaches Herz hatte, und so war sie zusammen mit ihrem Freund Karussell gefahren und »Eines Tages wird dir das leid tun«, sagte er mit großem Ernst zu ihr. Eine Beziehung, die auf Lügen beruht, kann nicht gut gehen, Sarah. Sie versetzte ihm einen gehörigen Knuff. Nach dem Karussell kam das Spiegellabyrinth. Es war ein sehr gutes Spiegellabyrinth, und Sarah musste unwillkürlich an dasjenige in Bradburys »Das Böse kommt auf leisen Sohlen« denken, in dem sich die kleine alte Lehrerin beinahe für immer verirrt hatte. Sie konnte sehen, wie Johnny in einer anderen Abteilung herumtastete und ihr zuwinkte. Dutzende Johnnys, Dutzende Sarahs. Sie kamen aneinander vorbei, flackerten um nicht-euklidische Winkel und schienen wieder zu verschwinden. Sie ging nach links, nach rechts, prallte mit der Nase gegen klare Glasscheiben und kicherte hilflos, was teilweise auf eine nervöse, klaustrophobische Reaktion zurückzuführen war. Einer der Spiegel verwandelte sie in einen gedrungenen Tolkien-Zwerg, ein anderer erzeugte den Eindruck von Teenager-Schlaksigkeit mit Schienenbeinen, die eine Viertelmeile lang zu sein schienen. Endlich entkamen sie und kauften 2 Hotdogs und eine Dixie-Tüte voll mit fettigen Pommes frites, die so schmeckten, wie Pommes frites kaum jemals schmecken, wenn man älter als 15 Jahre ist. Sie kamen an einer Jahrmarktsbude vorbei, 3 Mädchen in gestreiften Bikinis standen davor. Sie bewegten sich zu einer uralten Jerry Lee Lewis-Melodie, während der Sprecher sie über Mikrofon anfeuerte. »Come on over, Baby«, plärrte Jerry Lee, und sein Klavier spielte einen Boogie, der weithin über die Arkade zu hören war. »Come on over, Baby, Baby got the bull by the horns, we ain't fakin', whole lot of shakin' going on.« »Club Playboy«, staunte Johnny und lachte. Unten am Harrison Beach gab es auch so eine Bude. Der Sprecher behauptete immer felsenfest, die Mädchen könnten einem mit auf den Rücken gebundenen Händen die Brille von der Nase nehmen. »Klingt nach einer interessanten Art und Weise, sich eine Geschlechtskrankheit zu holen«, sagte Sarah, und Johnny lachte brüllend. Hinter ihnen wurde die Stimme des Sprechers durch die zunehmende Entfernung hohl. Untermalt wurde sie immer noch von Jerry Lees hektischer Klaviermusik, gleich einem wahnsinnigen, verqueren Halbstarken, der zu zäh zum Sterben war und wie ein Omen aus den toten und schweigenden 50er Jahren emporkreischte. »Kommt, Männer, kommt hierher, ziert euch nicht, denn diese Mädchen tun es ganz sicher auch nicht, aber auch schon nicht im Geringsten. Drinnen geht die Post ab, eure Ausbildung ist nicht vollständig, solange ihr die Playboy-Show nicht gesehen habt.« »Möchtest du nicht umkehren und deine Ausbildung beenden?« fragte sie. Er lächelte. »Ich habe den Grundkurs in diesem Fach schon vor einer Weile abgeschlossen. Ich denke, ich kann noch eine Weile warten, bis ich meinen Magister mache.« Sie sah auf die Uhr. »Hey, es wird spät, Johnny, und morgen ist ein Schultag.« »Stimmt, aber es ist wenigstens Freitag.« Sie dachte seufzend an ihre 5. Klasse und die Stunde über neue Literatur in der 7., die beide unsagbar rüpelhaft waren. Sie waren etwa bis in die Mitte des breiten Weges vorgedrungen, die Menge begann sich allmählich zu verlieren. Das Tilt-A-Whirl hatte für heute Abend bereits geschlossen. Zwei Arbeiter mit filterlosen Zigaretten in den Mundwinkeln deckten die wilde Maus mit einer Zeltplane zu. Der Mann in der Wurfbude schaltete die Lichter aus. »Hast du Samstag schon was vor?« fragte er plötzlich eifrig. »Ich weiß, es ist etwas kurzfristig, aber hab ich«, sagte sie. »Oh.« Sie konnte seinen bestürzten Gesichtsausdruck nicht ertragen. Es war gemein von ihr, ihn damit aufzuziehen. »Wir machen etwas zusammen.« »Wirklich? Oh, wirklich, Mann, das ist stark!« Er grinste sie an und sie grinste zurück. Die Stimme in ihrem Inneren, die manchmal so deutlich wie die Stimme eines anderen Menschen war, meldete sich plötzlich zu Wort. »Du fühlst dich gut, Sarah. Fühlst dich glücklich. Ist das nicht herrlich?« »Ja, das ist es«, sagte sie. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn rasch. Bevor sie kneifen konnte, fuhr sie hastig fort. »Manchmal ist es da unten in Visi ziemlich einsam, weißt du. Vielleicht könnte ich die Nacht gewissermaßen mit dir verbringen.« Er sah sie mit einer so herzlichen Nachdenklichkeit an, dass sie tief im Inneren ein Prickeln verspürte. »Möchtest du das wirklich, Sarah?« Sie nickte. »Sogar sehr.« »In Ordnung«, sagte er und legte einen Arm um sie. »Bist du sicher?« fragte Sarah etwas schüchtern. »Ich habe nur Angst, dass du es dir anders überlegen könntest.« »Das werde ich nicht, Johnny.« Er zog sie noch fester an sich. »Dann ist heute meine Glücksnacht.« Während er dies sagte, gingen sie am Glücksrad vorbei, und Sarah sollte sich später daran erinnern, dass es die einzige Bude war, die auf dieser Seite des breiten Mittelstreifens etwa 30 Meter in beiden Richtungen noch geöffnet hatte. Der Mann hinter dem Tresen hatte soeben den festgestampften Boden zusammengefegt, um nach Münzen zu suchen, die vielleicht während des abendlichen Hochbetriebs vom Spielbrett heruntergefallen waren. Wahrscheinlich seine letzte Tätigkeit vor dem Feierabend, dachte sie. Hinter ihm sah man die mit Glühbirnen besetzten Umrisse seines Rads. Er musste Johnnys Bemerkung gehört haben, denn seine Stimme schwoll automatisch an, während er weiter nach Münzen spähte. »Hey, hey, hey, hey! Wenn Sie denken, dass Sie Glück haben, Mister, dann drehen Sie doch das Glücksrad! Verwandeln Sie Ihren Groschen in Dollars!« Alles ist möglich. Versuchen Sie Ihr Glück. 10 Cent. Und das Glücksrad dreht sich. Johnny drehte sich zu der Stimme um. Johnny? Ich hab wirklich das Gefühl, Glück zu haben, wie der Mann eben gesagt hat. Er lächelte auf sie hinab. Wenn's dir nichts ausmacht? Nein, nur zu. Mach nur nicht zu lange. Er sah sie wieder auf diese offen spekulierende Art und Weise an, die ihre Knie weich werden ließ, und sie überlegte, wie es mit ihm sein würde. Ihr Magen schien einen langsamen Purzelbaum zu schlagen, und das löste ein beinahe übelkeiterregendes sexuelles Verlangen in ihr aus. »Nein, nicht lange.« Er sah den Schausteller an. Der Mittelstreifen hinter ihnen war nun fast verlassen, und da die Wolken über ihnen aufgerissen waren, wurde es beinahe kühl. Alle drei stießen beim Atmen weiße Dampfwölkchen aus. »Wollen Sie Ihr Glück versuchen?« »Ja.« Als sie den Rummelplatz erreicht hatten, hatte er sein ganzes Geld in die Hosentasche gesteckt, jetzt holte er den Rest seiner $8 heraus, $1,85. Das Spielbrett war ein gelber Plastikstreifen, auf die Felder waren Nummern und Einsätze gemalt. Es sah ein bisschen nach einer Roulette-Scheibe aus, aber Johnny sah sofort, dass es sich um Einsätze handelte, bei denen ein Spieler in Las Vegas graue Haare bekommen hätte. Eine Trip-Kombination brachte nur 2-1. Es gab 2 Hausnummern, 0 und 2x0. Er wies den Schausteller darauf hin, doch der zuckte nur mit den Schultern. »Wenn Sie wollen, dann gehen Sie nach Vegas. Was soll ich sonst dazu sagen?« Aber Johnnys gute Laune heute Nacht war unerschütterlich. Der Abend hatte mit dieser scheußlichen Maske recht jämmerlich angefangen, aber danach war es aufwärts gegangen. Es war die beste Nacht, soweit er sich erinnern konnte, vielleicht sogar die beste überhaupt. Er sah Sarah an, ihr Gesicht war lebhaft gerötet, ihre Augen funkelten. »Was meinst du, Sarah?« Sie schüttelte den Kopf. »Ach, mir kommt das alles spanisch vor. Wie spielt man denn hier?« »Na, man setzt auf eine Nummer. Oder auf Rot-Schwarz. Oder auf Gerade-Ungerade. Oder auf eine 10-Nummern-Serie. Alles bringt unterschiedliche Gewinne.« Er sah den Schausteller an, der gleichgültig dreinblickte. »Jedenfalls sollte es so sein.« »Auf Schwarz«, sagte sie, »aufregend, nicht?« »Schwarz«, sagte er und legte ein 10-Cent-Stück auf das schwarze Feld. Der Schausteller starrte auf die kleine Münze auf dem riesigen Spielbrett und seufzte. »Ah, toller Einsatz!« Er drehte sich zum Glücksrad um. Johnny griff abwesend mit der Hand zur Stirn. »Warten Sie«, sagte er abrupt. Er schob einen $0,25 auf das Feld 11-20. »Fertig?« »Klar«, sagte Johnny. Der Schausteller setzte das Rad in Schwung, und es drehte sich in seinem Kreis aus Lichtern, rot und schwarz verschmolzen ineinander. Johnny rieb sich abwesend die Stirn. Das Rad drehte sich langsamer, und jetzt konnte man das metronomähnliche Tick-Tack des kleinen Holzklöppels hören, der an den Nägeln vorbeiglitt, von denen die Zahlenfelder getrennt wurden. Er kam zu 8, 9, schien bei 10 anhalten zu wollen, aber dann glitt er mit einem letzten Klick in den Schlitz mit der 11, wo er stehen blieb. »Die Dame verliert, der Gentleman gewinnt«, sagte der Schausteller. »Hast du gewonnen, Johnny?« »Scheint so«, sagte Johnny, während der Mann $0,25 zu seinem ursprünglichen legte. Sarah kicherte und merkte gar nicht, wie der Mann ihr 10-Cent-Stück einstrich. »Ich sagte doch, meine Glücksnacht«, sagte Johnny. »2x ist Glück, 1x ist Schmus«, sagte der Schausteller. »Nochmal, Johnny«, sagte sie. »Okay, ist mir recht.« »Drehen?«, fragte der Mann. »Ja.« Der Schausteller setzte das Rad wieder in Bewegung, und während es sich drehte, flüsterte Sarah ihm zu, »Sind diese Glücksräder auf Rummelplätzen nicht alle manipuliert?« Na, früher war das so. Aber jetzt inspiziert der Staat die Buden und daher verlassen sie sich einfach auf ihre ausgeklügelten Quoten. Das Rad hatte sich zu seinem ausrollenden Tick-Tack verlangsamt, der Zeiger glitt an der 10 vorbei und befand sich langsamer werdend in Johnnys Bereich. Komm schon, rief Sarah. Ein paar Teenager auf dem Heimweg blieben stehen und sahen zu. Der Holzklöppel bewegte sich nun sehr langsam. Er strich an 16 und 17 vorbei und blieb auf 18 stehen. »Der Gentleman gewinnt erneut!« Der Schausteller legte weitere 6 Viertel Dollar zu Johnnys Stapel. »Du bist reich!« strahlte Sarah und küsste Johnny auf die Wange. »Glückssträhne, Kumpel«, stimmte der Schausteller enthusiastisch zu. »Niemand lässt so ein heißes Eisen ungeschmiedet.« »Soll ich weitermachen?« fragte Johnny sie. »Warum nicht?« »Klar, nur zu, Mann«, sagte einer der Teenager. Ein Button an seiner Jacke zeigte das Gesicht von Jimi Hendrix. »Der Kerl hat mir heute Abend 4 Piepen abgeknöpft. Ich würde zu gern sehen, wie er bluten muss.« »Du aber auch«, sagte Johnny zu Sarah und gab ihr einen Vierteldollar von seinem Stapel. Sie zögerte einen Moment und legte die Münze schließlich auf die 21. Wie eine Tafel verkündete, wurde bei einer Zahl 10-1 ausgezahlt. »Sie gehen wieder auf Mittelkurs, Kumpel, richtig?«, fragte der Schausteller. Johnny blickte auf seine 8 Münzen hinab, dann begann er sich wieder die Stirn zu reiben, als hätte er beginnende Kopfschmerzen. Plötzlich raffte er sein Geld vom Brett und schüttelte die Münzen in den hohlen Händen. »Nein, drehen Sie für die Dame, ich sehe nur zu.« Sie sah ihn verwundert an. »Johnny?« Er zuckte mit den Schultern. »Ah, nur so ein Gefühl.« Der Schausteller verdrehte die Augen himmelwärts, eine »Himmel, gib mir die Kraft, diese Dummköpfe zu ertragen« Geste, dann setzte er das Rad wieder in Bewegung. Es drehte sich, wurde immer langsamer, blieb stehen. Auf Doppel-Null. »Hausnummer, Hausnummer«, rief der Mann, und Sarahs Vierteldollar verschwand in seiner Schürzentasche. »Ist das fair, Johnny?«, fragte Sarah gekränkt. »Ja, bei Null und Doppel-Null gewinnt immer das Haus«, sagte er. »Dann war's klug von dir, dass du dein Geld vom Brett genommen hast?« »Schätze schon.« »Soll ich das Rad nochmal drehen oder Kaffee trinken gehen?«, fragte der Schausteller. »Drehen Sie«, sagte Johnny und legte seine Vierteldollarmünzen in 2 Viererstapeln auf die 3. Zehnerreihe. Während das Glücksrad sich in seinem bunten Lichterkreis drehte, fragte Sarah Johnny, ohne den Blick vom Rad zu lassen, »Wie viel kann denn so eine Bude in einer Nacht einnehmen?« Zu den beiden Teenagern hatte sich inzwischen ein Quartett älterer Leute gesellt, 2 Männer und 2 Frauen. Ein Mann, der wie ein Bauarbeiter aussah, sagte, $500 bis $700. Der Schausteller verdrehte abermals die Augen. »Oh Mann, ich wünschte, Sie hätten recht«, sagte er. »Hey, kommen Sie mir nicht mit dem Gejammer«, sagte der Mann, der wie ein Bauarbeiter aussah. »Ich habe in so einer Bude vor 20 Jahren auch mal gearbeitet. 500 bis 700 pro Nacht, samstags leicht 2 Riesen. Und das bei einem reellen Rad.« Johnny hielt den Blick auf das Glücksrad gerichtet, das sich nun bereits langsam genug drehte, so dass man die einzelnen Zahlen lesen konnte, die vorbeisausten. Es huschte an 0 und Doppel-0 vorbei, durch den 1. Zehnerstreifen, langsamer durch den 2. Zehnerstreifen, noch langsamer. »Zu hoch gegriffen, Mann«, sagte einer der Teenager. »Wartet«, sagte Johnny in eigenartigem Tonfall. Sarah sah ihn an, und sein schmales, freundliches Gesicht hatte einen beinahe verkrampften Ausdruck. Die blauen Augen wirkten dunkler als sonst, distanziert, abwesend. Der Zeiger hielt auf der 30 an und blieb dort. »Glückssträhne, Glückssträhne«, flötete der Schausteller resigniert, während die kleine Menge hinter Johnny und Sarah einen Jubelruf ausstieß. Der Mann, der wie ein Bauarbeiter aussah, klopfte Johnny so heftig auf die Schulter, dass dieser ein wenig stolperte. Der Schausteller griff in die Roy Tan-Schachtel unter dem Tresen und warf $4 neben Johnnys 8 Viertel-Dollar. »Genug?« fragte Sarah. »Noch einmal«, sagte Johnny. »Wenn ich gewinne, hat dieser Mann unsere Ausgaben und dein Benzin bezahlt. Wenn ich verliere, sind wir nur etwa einen halben Dollar los.« »Hehehe«, krähte der Schausteller. Seine Laune besserte sich, er fand seinen Rhythmus wieder. »Setzen Sie, wo Sie wollen. Und ihr kommt näher, Leute, das ist kein Zuschauersport. Das Glücksrad dreht sich und niemand weiß, wo es anhalten wird.« Der Mann, der wie ein Bauarbeiter aussah, und die beiden Teenager traten neben Johnny und Sarah. Nach kurzer Beratung brachten die beiden Teenager einen halben Dollar Kleingeld zusammen und legten die Münzen auf den mittleren Zehnerstreifen. Der Mann, der wie ein Bauarbeiter aussah und sich als Steve Bernard vorstellte, legte einen Dollar auf das Feld mit der Aufschrift »Even«. »Was ist mit Ihnen, Kumpel?« fragte der Schausteller Johnny. »Wollen Sie es stehen lassen?« »Ja«, sagte Johnny. »Oh Mann«, sagte einer der Teenager, »das heißt, das Schicksal herausfordern?« »Schon möglich«, sagte Johnny, und Sarah lächelte ihn an. Bernard warf Johnny einen nachdenklichen Blick zu und legte plötzlich seinen Dollar auf dessen dritten Streifen. »Ach, scheiß drauf«, seufzte der Teenager, der Johnny eben vorgeworfen hatte, das Schicksal herauszufordern. Er legte die 50 Cent, die er und sein Freund zusammengekratzt hatten, ebenfalls auf den dritten Streifen. »Alle Eier in einem Korb«, rief der Schausteller. »Wollt ihr es wirklich so haben?« Die Spieler standen schweigend und zustimmend da. Ein paar Aushilfsarbeiter waren inzwischen auch noch herübergekommen, um zuzuschauen. Einer hatte seine Freundin dabei. Vor dem Glücksrad hatte sich ein ansehnlicher kleiner Haufen von Leuten in der nächtlichen Arkade eingefunden. Der Schausteller versetzte das Rad mächtig in Schwung. 12 Augenpaare sahen zu, wie es sich drehte. Sarah sah Johnny wieder an und dachte, wie merkwürdig sein Gesicht doch in diesem grellen und doch unsteten Licht aussah. Sie dachte erneut an die Maske, Jekyll und Hyde, gerade und ungerade. In ihrem Magen rumorte es wieder, sie verspürte von neuem Übelkeit. Das Rad drehte sich langsamer, begann zu ticken. Die Teenager schienen es mit lauten Zurufen anfeuern zu wollen. »Noch ein Stück, Baby!« grölte auch Steve Bernard. »Nur noch ein Stück, Honey!« Das Rad tickte in den dritten Streifen und hielt auf der 24 an. Wieder brach die Menge in Jubel aus. »Johnny, du hast's geschafft, du hast's geschafft!« rief Sarah. Der Schausteller pfiff verdrossen durch die Zähne und zahlte aus. Einen Dollar für die Teenager, 2 für Bernard, einen Zehner und 2 Dollar für Johnny. Jetzt hatte er 18 Dollar vor sich auf dem Spielbrett liegen. »Glückssträhne, Glückssträhne! Nochmal, Kumpel? Das Rad scheint Ihnen heute Abend wohlgesonnen zu sein.« Johnny sah Sarah an. »Liegt ganz bei dir, Johnny.« Aber sie fühlte sich plötzlich unbehaglich. »Weiter, Mann«, drängte der Teenager mit dem Jimi Hendrix-Button an der Jacke. »Ich möchte zu gern sehen, wie der Kerl bluten muss.« »Okay«, sagte Johnny, »ein allerletztes Mal.« »Setzen Sie, wohin Sie wollen.« Alle sahen Johnny an, der einen Moment lang nachdenklich dastand und sich über die Stirn rieb. Sein sonst so humorvolles Gesicht wirkte still und ernst und gefasst. Er sah das Rad im Lichterkreis an und seine Finger bearbeiteten ständig die glatte Haut über dem rechten Auge. »So lassen«, sagte er schließlich. Ein leises, spekulierendes Murmeln der Menge. »Oh Mann, das ist wirklich das Schicksal herausgefordert?« »Er ist heiß«, sagte Bernard zweifelnd. Er sah seine Frau an, die mit den Schultern zuckte, um ihre völlige Ratlosigkeit auszudrücken. »Ich gehe mit Ihnen durch dick und dünn.« Der Teenager mit dem Button sah seinen Freund an. Dieser zuckte mit den Schultern und nickte. »Okay«, sagte er und drehte sich zu dem Schausteller um. »Wir sind dabei.« Das Rad drehte sich. Sarah hörte hinter sich, wie einer der Arbeiter $5 wettete, dass das Rad nicht wieder im dritten Streifen anhalten würde. Ihr Magen machte wieder eine Rolle vorwärts, hielt aber diesmal nicht an, er machte einfach weiter Purzelbäume, bis ihr klar wurde, dass ihr schlecht werden würde. Kalter Schweiß trat ihr aufs Gesicht. Das Rad begann sich im ersten Streifen langsamer zu drehen und einer der Teenager klatschte missmutig in die Hände, aber er wandte sich nicht ab. Es tickte an 11, 12 und 13 vorbei. Der Schausteller schien endlich glücklich zu sein. Tick, tack, tick. 14, 15, 16. »Geht durch«, sagte Bernard. Seine Stimme klang ehrfürchtig. Der Schausteller starrte sein Glücksrad an, als wünschte er, er könnte einfach hingreifen und es anhalten. Das Rad klickte an 20, 21 vorbei und hielt im Schlitz mit der 22 an. Wieder ein Triumphschrei der Menge, die inzwischen auf etwa 20 Leute angewachsen war. Es schien, als hätten sich die letzten Rummelplatzbesucher hier versammelt. Sarah hörte, wie der Arbeiter, der seine $5-Wette verloren hatte, etwas wie »Scheiß Glück« sagte, während er auszahlte. Ihr Kopf dröhnte, ihre Beine fühlten sich plötzlich schrecklich unsicher an, die Muskeln zitterten unzuverlässig. Sie blinzelte mehrmals rasch hintereinander, erlebte aber nur einen kurzen, ihr die Luft raubenden Anfall von Schwindel anstelle der Übelkeit. Die Welt schien zur Seite zu kippen, als befänden sie sich immer noch im Wirbelkarussell, dann kam sie langsam wieder ins Lot. »Ich muss einen verdorbenen Hotdog gegessen haben«, dachte sie missvergnügt. »Das kommt davon, wenn man auf einem County-Rummelplatz sein Glück versucht, Sarah.« »Hehehe«, sagte der Schausteller ohne große Begeisterung und zahlte aus. $2 für die Teenager, 4 für Steve Bernard, dann ein Bündel für Johnny, 3 Zehner, 1 Fünfer und 1 Dollar. Der Mann war nicht gerade erfreut, blieb aber doch freundlich. Sollte der große, schlaksige Mann mit der gut aussehenden Blondine den dritten Streifen noch einmal versuchen, würde der Schausteller ziemlich sicher alles zurückbekommen, was er ausgezahlt hatte. Das Geld gehörte dem schlaksigen Mann erst, wenn er es vom Brett nahm. Und wenn er jetzt davonging? Nun, er hatte heute $1,000 am Rad eingenommen, er konnte es sich leisten, heute Abend etwas davon wieder auszuzahlen. Es würde sich herumsprechen, dass Soul Drummers Glücksrad ausgenommen worden war, der Zuspruch würde morgen umso größer sein. Ein Gewinner war immer die beste Reklame. »Setzen Sie, wo Sie setzen wollen«, sang er. Mehrere der anderen Leute waren inzwischen ans Brett herangetreten und hatten 10-Cent-Stücke und $0,25 hingelegt, aber der Schausteller sah nur den Spieler mit dem großen Geld an. »Was meinen Sie, Kumpel? Wollen Sie es wagen?« Johnny blickte auf Sarah hinab. »Was meinst du? Hey, was ist denn mit dir? Du bist blass wie ein Gespenst.« »Mein Magen«, sagte sie und brachte ein Lächeln zustande. »Ich glaube, es war der Hotdog. Können wir heimgehen?« »Ja, worauf du dich verlassen kannst, klar.« Er nahm die zerknitterten Geldscheine vom Zahlbrett, als sein Blick noch einmal auf das Glücksrad fiel. Seine Besorgnis um sie verblasste. Seine Augen schienen sich wieder zu verdunkeln und auf kalte Weise berechnend zu werden. Er sieht dieses Glücksrad an, wie ein kleiner Junge seinen privaten Ameisenhaufen ansehen würde, dachte Sarah. »Einen Augenblick«, sagte er. »In Ordnung«, antwortete Sarah. Aber jetzt empfand sie nicht nur Unwohlsein, sondern erneut auch das Schwindelgefühl. Sie verspürte ein Grollen in den Eingeweiden, das ihr missfiel. »Kein Dünnpfiff, Gott, bitte!« Sie dachte, er wird sich erst zufrieden geben, wenn er alles zurückverloren hat. »Was meinen Sie, Kumpel?« fragte der Schausteller. »Rein oder raus? Einsteigen oder aussteigen?« »Pissen oder verpissen«, sagte einer der Arbeiter, und die anderen lachten nervös. Sarahs Kopf schien zu schweben. Johnny schob plötzlich Banknoten und Vierteldollars in eine Ecke des Brettes. »Was machen Sie denn da?« fragte der Schausteller aufrichtig schockiert. »Alles auf 19«, sagte Johnny. Sarah wollte stöhnen, unterdrückte es aber, die Menge murmelte. »Treiben Sie es nicht zu weit«, sagte Steve Bernard in Johnnys Ohr. Johnny gab keine Antwort, er sah das Glücksrad fast gleichgültig an, seine Augen waren violett. Ein plötzliches Klingeln wurde laut, und Sarah glaubte zunächst, es wäre in ihren Ohren, dann sah sie, dass die anderen, die gesetzt hatten, ihr Geld wieder vom Brett nahmen und Johnny allein sein Spiel machen ließen. »Nein«, wollte sie schreien, »so nicht, nicht allein, das ist nicht fair!« Sie biss sich auf die Lippen, sie hatte Angst, sich erbrechen zu müssen, falls sie den Mund öffnete, ihre Magenschmerzen wurden schlimmer. Johnnys bisheriger Gewinn lag nun ganz allein unter den nackten Glühbirnen. $54, und die Quote bei Einsatz auf eine Einzelnummer war 10-1. Der Schausteller befeuchtete sich die Lippen. »Mister, der Staat schreibt einen Höchsteinsatz von $2 bei Einzelzahlen vor.« »Ach, kommen Sie«, grollte Bernard, »Sie dürfen auch keine Streifeneinsätze über $10 annehmen, und eben haben Sie diesen Mann 18 setzen lassen. Was ist los? Kocht Ihnen das Wasser im Arsch?« »Nein, aber...« »Los doch«, sagte Johnny abrupt, »entweder oder. Meiner Freundin ist schlecht.« Der Schausteller musterte die Menge. Die Leute starrten beinahe feindselig zurück. Es war schlimm. Die Leute begriffen nicht, dass der Bursche drauf und dran war, sein Geld wegzuwerfen, und er nur versuchte, ihn davon abzuhalten. Scheiß drauf. Der Menge würde es so oder so nicht gefallen, sollte der Bursche seinen Willen haben und sein ganzes Geld verlieren, damit er endlich Feierabend machen konnte. »Nun«, sagte er, »wenn keiner von Ihnen ein Staatsinspektor ist...« Er drehte sich zum Glücksrad um. »Dreht sich immer rundherum, und niemand weiß, wo es anhalten wird.« Er setzte das Rad in Schwung, die Zahlen begannen sich sofort zu verwischen. Für eine Zeitspanne, die wesentlich länger zu sein schien, als sie wirklich war, konnte man nur das Surren des Rades hören, den Nachtwind, der irgendwo eine Zeltplane zum Flattern brachte, und das dumpfe Pochen in Sarahs eigenem Kopf. Im Geist bat sie Johnny, den Arm um sie zu legen, aber er stand nur ruhig da, die Hände auf dem Spielbrett, den Blick starr auf das Glücksrad gerichtet, das entschlossen schien, sich eine Ewigkeit zu drehen. Endlich wurde es langsamer, bis sie die 19, die 1 und 9 hellrot auf schwarzem Grund sehen konnte, auf und ab, auf und ab. Das Surren des Rades wurde zum ständigen Tick-Tack-Tick, das sich in der Stille sehr laut anhörte. Jetzt glitten die Zahlen langsamer am Zeiger vorbei. Einer der Arbeiter rief staunend, »Heiliger Jesus, das wird knapp!« Johnny stand immer noch ganz ruhig da und beobachtete das Rad. Und nun kam es ihr so vor, obwohl auch die Übelkeit dafür verantwortlich sein konnte, die jetzt mit festen peristaltischen Bewegungen durch ihren Bauch wallte, als wären seine Augen tief schwarz. Jekyll und Hyde, dachte sie, und hatte plötzlich unvernünftige Angst vor ihm. Tick, tack, tick. Das Rad klickte in den zweiten Streifen, glitt an 15 und 16 vorbei, klickte über die 17 und nach kurzem Zögern auch noch über die 18. Mit einem abschließenden Tick fiel der Zeiger ins Feld mit der 19. Die Menge hielt den Atem an, das Rad drehte sich sehr langsam und brachte den Zeiger gegen den kleinen Bolzen zwischen 19 und 20. Einen Sekundenbruchteil schien der Bolzen den Zeiger nicht im Feld 19 festhalten zu können, als würde der leichte Schwung des Rades den Klöppel über den Bolzen ins Feld 20 gleiten lassen. Doch dann gab das Rad auf, sein Schwung war verbraucht und kam zum Stillstand. Einen Augenblick war kein Laut von der Menge zu hören. Kein Laut. Dann einer der Teenager, leise und ehrfürchtig. »Hey Mann, Sie haben gerade $540 gewonnen?« Steve Bernard sagte, »Ich hab noch nie so ein Spiel gesehen, niemals!« Dann brach die Menge in Jubel aus. Sie schlugen Johnny auf den Rücken und schubsten ihn herum. Leute drängten sich an Sarah vorbei, zu ihm, um ihn zu berühren. Und in dem Augenblick, als sie voneinander getrennt wurden, empfand sie nackte, klägliche Panik. Kraftlos ließ sie sich hierhin und dorthin schubsen. Ihr Magen drehte sich unsinnig. Dutzende Nachbilder des Rats wirbelten schwarz vor ihren Augen. Einen Augenblick später war Johnny bei ihr, und sie sah mit schwacher Freude, dass es wirklich Johnny war, nicht mehr diese gefasste, marionettenhafte Gestalt, die fasziniert die letzten Drehungen des Rades verfolgt hatte. Er schien verwirrt und besorgt um sie. »Tut mir leid, Baby«, sagte er, und dafür liebte sie ihn. »Schon gut«, sagte sie, wusste aber nicht, ob es stimmte. Der Schausteller räusperte sich. »Das Glücksrad ist geschlossen«, sagte er. »Das Glücksrad ist geschlossen!« Murrende, übellaunige Zustimmung der Menge. Der Schausteller sah Johnny an. »Ich werde Ihnen einen Scheck geben müssen, junger Mann. So viel Bargeld habe ich nicht in der Kasse.« »Gerne, jederzeit«, sagte Johnny. »Aber beeilen Sie sich, der Dame ist wirklich übel.« »Klar, ein Scheck«, sagte Steve Bernard mit unendlicher Verachtung. »Er wird Ihnen einen Scheck geben, der wie eine Seifenblase platzen wird, und er ist unten in Florida, um dort den Winter zu verbringen.« »Guter Mann«, sagte der Schausteller, »ich versichere Ihnen, ach, versichern können Sie Ihrer Mutter was, vielleicht wird sie Ihnen glauben«, sagte Bernard. Er griff über das Spielbrett hinweg und tastete unter dem Tresen herum. »Hey!« schrie der Schausteller. »Das ist Raub!« Die Menge schien von seiner Behauptung nicht beeindruckt zu sein. »Bitte«, flüsterte Sarah, ihr Kopf kreiste. »Mir liegt nichts an dem Geld«, sagte Johnny plötzlich. »Lassen Sie uns bitte vorbei, der Dame ist schlecht.« »Oh Mann«, sagte der Teenager mit dem Jimi Hendrix-Button, aber er und sein Freund traten dann doch beiseite. »Nein, Johnny«, sagte Sarah, obwohl sie's nur noch durch Willenskraft schaffte, sich nicht zu übergeben. »Nimm dein Geld.« $500 war Johnnys Gehalt für 3 Wochen. »Zahlen Sie aus, Sie Halsabschneider«, brüllte Bernard. Er zog die Roy Tan Zigarrenkiste unter dem Tresen hervor, stellte sie ohne einen Blick hineinzuwerfen beiseite, tastete noch einmal und dieses Mal holte er eine grüne Stahlkassette hervor. Er knallte sie auf den Zahltisch. »Wenn hier nicht 500 Piepen drin sind, fresse ich mein Hemd vor all diesen Leuten!« Er legte Johnny eine schwere, schwielige Hand auf die Schulter. »Warten Sie noch einen Augenblick, Sonny. Sie werden Ihren Zahltag haben, sonst will ich nicht mehr Steve Bernard heißen.« »Wirklich, Sir, ich habe nicht so viel.« »Sie zahlen«, sagte Steve Bernard und beugte sich über ihn. »Oder ich sorge dafür, dass Ihre Bude dicht gemacht wird. Das ist mein Ernst.« Der Schausteller seufzte und fummelte in seinem Hemd herum. Er brachte einen Schlüssel an einer feingliedrigen Kette zum Vorschein. Die Menge seufzte. Sarah konnte nicht länger bleiben. Ihr Magen war aufgebläht und plötzlich totenstill. Alles würde wieder hochkommen. Alles, und zwar mit der Geschwindigkeit eines D-Zugs. Sie taumelte von Johnnys Seite fort und durch die Menge. »Honey, alles klar?« fragte eine Frauenstimme, und Sarah schüttelte blind den Kopf. »Sarah? Sarah!« »Man kann sich nicht verstecken«, vor Jekyll und Hyde, dachte sie zusammenhanglos. Die fluoreszierende Maske schien dicht vor ihren Augen in der Dunkelheit zu schweben, während Sarah um das Karussell herumlief. Sie prallte mit der Schulter gegen einen Lichtmast, hielt sich daran fest und übergab sich. Es schien ganz tief von ihren Fersen heraufzukommen und drückte wie eine schlüpfrige, schmerzhafte Faust auf ihren Magen. Sie ließ sich, so gut sie konnte, gehen. »Riecht wie Zuckerwatte«, dachte sie, dann wirkte sie stöhnend noch einmal und noch einmal, Funken tanzten vor ihren Augen. Das letzte Würgen hatte wenig mehr als Magensäfte und Luft zutage gefördert. »Oje«, sagte sie schwach und hielt sich am Mast fest, um nicht hinzufallen. Irgendwo hinter ihr rief Johnny ihren Namen, aber sie konnte noch nicht antworten und wollte es auch nicht. Ihr Magen kam allmählich wieder etwas zur Ruhe, und sie wollte nur noch einen Moment hier im Dunkeln stehen bleiben und sich beglückwünschen, dass sie noch am Leben war, dass sie diese Nacht auf dem Rummelplatz überlebt hatte. »Sarah? Sarah!« Sie spie zweimal aus, um sich den Mund zu säubern. »Da, hier drüben, Johnny.« Er kam um das Karussell herum, dessen Plastikpferde im Sprung erstarrt waren. Sie sah, dass er geistesabwesend ein Bündel Banknoten in einer Hand hielt. »Alles in Ordnung?« »Nein, aber es geht schon wieder besser.« »Oh, oh Jesus, lass uns heimgehen.« Er nahm sie behutsam am Arm. »Du hast dein Geld bekommen.« Er blickte nach unten auf das Geldbündel in seiner Hand, dann steckte er es geistesabwesend in die Hosentasche. »Ja, einen Teil, vielleicht auch alles, ich weiß es nicht. Dieser kräftige Mann hat es gezählt.« Sarah nahm ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und begann, sich den Mund abzuwischen. »Ein Glas Wasser«, dachte sie, »ich würde meine Seele für einen Schluck Wasser verkaufen.« »Du solltest darauf Acht geben«, sagte sie, »es ist eine Menge Geld.« »Ah, gefundenes Geld bringt Unglück«, sagte er düster. »Eins der Sprichwörter meiner Mutter. Sie hat Millionen davon auf Lager, und spielen ist eine Todsünde.« »Eben eine strenge Baptistin«, sagte Sarah, dann schauerte sie krampfartig zusammen. »Alles klar?«, fragte er besorgt. »Die Kälte«, sagte sie, »wir werden die Heizung im Wagen aufdrehen, wenn wir dort sind, und, oh Gott, es fängt wieder an.« Sie wandte sich von ihm ab und würgte speichelhoch, sie taumelte. Er hielt sie sanft, aber fest. »Wirst du es bis zum Wagen schaffen?« »Ja, jetzt geht es wieder.« Aber sie hatte Kopfschmerzen und einen üblen Geschmack im Mund, und Bauch- und Rückenmuskeln schienen ausgeleiert und schmerzhaft gedehnt zu sein. Sie gingen langsam den Mittelweg entlang, schlurften durch Sägemehl und passierten die Zelte, die geschlossen und für die Nacht versorgt waren. Ein Schatten tauchte hinter ihnen auf, und Johnny, der sich bewusst schien, wie viel Geld er in der Tasche hatte, drehte sich abrupt um. Es war einer der Teenager, etwa 15 Jahre alt. Er lächelte sie schüchtern an. »Ich hoffe, es geht Ihnen besser«, sagte er zu Sarah. »Ich wette, das liegt an den Hotdogs. Man kann verdammt leicht einen schlechten erwischen.« »Oh, sprich nicht davon«, sagte Sarah. »Brauchen Sie Hilfe bis zum Auto?«, fragte er Johnny. »Nein, danke, wir kommen schon zurecht.« »Gut. Ich muss sowieso gehen.« Aber er verweilte noch einen Augenblick, und sein schüchternes Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen. Es war riesig, den Kerl bluten zu sehen. Er verschwand in der Dunkelheit. Sarahs kleiner weißer Kombiwagen war das letzte Fahrzeug auf dem Parkplatz. Er kauerte wie ein einsamer, vergessener Welpe unter der Natriumdampflampe. Johnny öffnete die Tür für Sarah und sie setzte sich vorsichtig hinein. Er glitt hinter das Lenkrad und ließ den Motor an. »Die Heizung braucht eine Weile«, sagte er. »Macht nichts. Jetzt ist mir warm.« Er sah sie an und entdeckte den Schweiß auf ihrem Gesicht. »Vielleicht sollten wir zur Unfallaufnahme im Eastern Maine Medical fahren«, sagte er. Wenn es sich um eine Salmonellenvergiftung handelt, ist es ernst. Nein, nein, ich bin schon wieder okay. Ich möchte nur nach Hause und schlafen. Morgen früh werde ich rechtzeitig genug aufstehen, um mich in der Schule krank zu melden und mich dann sofort wieder hinlegen. Mach dir nicht die Mühe, so früh aufzustehen. Ich erledige es für dich, Sarah. Sie sah ihn dankbar an. Würdest du das tun? Na klar. Sie waren jetzt wieder unterwegs zur Hauptstraße. Tut mir leid, dass ich nicht mit zu dir kommen kann, sagte Sarah. Tut mir wirklich aufrichtig leid. Ist nicht deine Schuld. Doch, ich habe schließlich den verdorbenen Hotdog gegessen. Arme Sarah. Ich liebe dich, Sarah, sagte Johnny. Nun war es heraus und konnte nicht mehr zurückgenommen werden. Es hing zwischen ihnen im Wagen und wartete darauf, dass jemand etwas damit anfangen würde. Sarah tat, was sie konnte. Danke, Johnny. Danach fuhren sie in behaglichem Schweigen dahin.